Ja, bitte? Mein Name ist Grübel, Tassilo S. Grübel. Meine Mutter Eugenie Grübel bezieht ihre Rente über ein Konto bei Ihnen. Ja, und? Könnte ich aufgrund dieses Kontos kurzfristig einen Kredit bekommen? Für meine Mutter natürlich. Ja, in welcher Höhe? 1000, vielleicht 1200. Ja, wie hoch ist denn die Rentenüberweisung? 890, bitteschön. Johannes Mistgehen. Vielen Dank. Miesbach! Jawohl. Miesbach! An die Tür! Sofort bitte! Ja. Dieser Herr verlässt die Bank nicht, bevor er uns nicht den Schlüssel seines Wagens abgeliefert hat. Nun rühren Sie sich doch, Mensch! Jawohl, Herr Doktor. Darf ich jetzt bitten, Herr Metzgerfürst? Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie wollen von mir. Habe ich Ihnen was getan? Oder verwechseln Sie mich am End bloß? Den Autoschlüssel bitte, junger Mann. Und zwar sofort, ja? Oder glauben Sie vielleicht, ich lasse mich wegen Ihnen in Schimpf und Schande aus dem Dienst jagen? Wie Sie das fertiggebracht haben, eine Angestellte zu einer so horrenden Überziehung Ihres Kredits zu bewegen, das wird noch festgestellt werden. Das gibt noch ein Nachspiel, mein Herr. Jetzt bleibt mal das Auto da, verstanden? Da wird's bald. Also sowas. Wissen Sie was, guter Mann, jetzt rufen Sie bitte mal zuerst meine Mutter an. Ich handle in Übereinstimmung mit Ihrer Frau Mutter. Mit der habe ich nämlich gerade telefoniert. Ach so. Na ja. Bitteschön. Der ist für die Tür. Und das ist der Zimmschlüssel. Und habe die Ehre. Miesbach, lassen Sie Herrn Metzgerfürst jetzt passieren. Zu freundlich. Servus. Herr Metzgerfürst? Herr Metzgerfürst? Ja, bitte. Mein Name ist Grübel. Entschuldigen Sie, ich wurde gerade höchst unfreiwillig Zeuge dieser unsinnigen Szene. Tut mir leid. Nein, tut mir leid, Herr Metzgerfürst. Falls Sie jetzt nicht wegkommen hier, bitte, ich bringe Sie gerne irgendwo hin. Das ist aber nett von Ihnen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich nicht mein eigenes Auto stehlen sollte. Welches ist es denn? Der blaue 300er da drüben. Das hört man nun davon, dass man seine Mutter nicht umbringt oder wenigstens ins Altersheim sperrt. Es hätte sie ein Wort gekostet und der Kontensklave hätte mich ergebenst gebeten, den Kredit doch bitte noch ums Doppelte zu überziehen. Wahrscheinlich hat sie in ihrem Gesicht heute Morgen eine neue Falte entdeckt. Und jetzt ist sie 48 Stunden sauer und sagt bloß noch, nein, nein, nein. Über Mütter brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Je besser eine Mutter, desto schlimmer. Stimmt's? Und meine ist die beste. Meine. Wetten? Wie viel? 100. Oh, ein bisschen wenig ist es schon. Aber bitte? Sie kommen jetzt mit mir, dann komme ich zu Ihnen. Dann sehen wir ja, wessen Mutter die beste bzw. die schlimmste ist. Einverstanden. Also gehen wir. Hören Sie? So geht das bei uns zu. Und zwar immer. Lass uns einmal. Ich will mal hören. Na, was habe ich gesagt? Da stehen Sie noch zu Ihrer Wette? Ah, lass uns einmal aufwarten. Sie vorstellen? Tassilo! Sie hat mir eine Bananenschale vor die Tür gelegt, dass ich stürze und mir das Genick breche oder wenigstens den Oberschenkelhals, dass ich ins Krankenhaus komme und nicht mehr zurück. Mama, Oberschenkelhalsbruch in meinem Alter, das weiß sie. Eine Operation, die Nagelung des Bruchs, 3, 4, 9 Monate Liegezeit, das weiß sie, das überstehe ich nicht. Und außer ihr isst ja keine Bananen. Nur sie hockt von morgens bis abends in der Sofaecke und frisst. Oh, verzeihen Sie, mein Herr. Ja, bitte, lassen Sie mich. Und frisst Bananen. Ich habe das Zimmer, seit du weg bist, Tassilo, nicht verlassen. Sonst war niemand im Haus. Benedetta war hier. Das geht zu weit, Tassilo. Das darf sie nicht. Meine aufopferungsvolle Pflegerin, die immer noch herkommt und nach mir sieht, obwohl wir sie nicht mehr bezahlen können. Die nur kommt aus Anhänglichkeit und Liebe zu mir, die legt mir Bananenschale vor die Tür, ja? Benedetta von Wolfsburg hasst Bananen. So. Bist du gestürzt, Mama? Oh mein Herr, Tassilo. Also Tassilo, das wünsche ich dir nicht, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Ja, Mama. Dass er als alter, hilfloser Mensch in die Hände eines mitleidlosen Feindes fällt. Moment, Mama, bitte lass uns das alles beim Abendessen in Ruhe klären. Ich muss nur noch rasch Herrn Metzgerfürst nach Hause bringen. Wiedersehen, Mama. Ja. Auf Wiedersehen, Frau. Ja, nicht schlecht. Aber meine Mutter kann spielend aufnehmen mit der ihrigen. Na, da bin ich aber gespannt. In Ensisweiler dann rechts runter, ja? Unten in Schachen, dann wieder links Richtung Lindau. Dann sind wir praktisch da. Mhm. Was machen Sie eigentlich? Beruflich und so? Ich habe ein Büro für Auskunft und Wissen. Für was, bitte? Auskunft und Wissen. Eine Detektei und so? Genau. Oh, doch, schau her, interessant. Das Verrückteste an meiner Mutter ist ja, dass sie immer mehr in den Wahn lebt, wir hätten zu wenig Geld. Dabei geht's uns glänzend. Diese irre Existenzangst scheint mir offenbar eine ganz typische Folge von Verkalkung zu sein. Warten Sie es ab, was Sie bei uns erleben. Sind Sie Österreicher? Aber nein. Ich war nur 10 Jahre in der Stella Matutina in Feldkirchen drüben bei den Jesuiten und haben natürlich die Wiener den Ton angegeben. Das konnte sie ausgewirkt haben, verstehen Sie? So, ja, da, jetzt die nächste Einfahrt rechts. Haus Seefrieden. Donnerwetter. Ja, schön ist schon. Betreten ohne zu stören kann nur Berti der Hornochse sein. Stimmt's? Und du schleppst ja auch noch unangemeldet Leute ins Haus. Das wird ja immer besser. Vor dir muss man sich allmählich richtig in Acht nehmen. Nein, ich muss mich entschuldigen, gnädige Frau. Wir trafen uns gerade in einer Musikalienhandlung in Friedrichshafen, wo Berti nach... Nein, das darf ich wohl nicht verraten, nach welchen Noten er da suchte. Er sprach so hingerissen von ihrer Stimme, dass ich sagte, wie ich ihn beneide, eine Mutter zu haben, die musiziere, ja, die sogar singe. Ich glaube nämlich, dass die menschliche Stimme das Höchste ist, was in der Musik möglich ist. Ja, und da hatte er einfach ein Mitgefühl und lud mich ein. Ihr Zorn hätte also ganz und gar mir zu gelten. Und die paar Minuten, die ich zuhören durfte, gnädige Frau, entschädige mich für alles, was Sie über mich verhängen können. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ich werde mir eine Strafe ausdenken, mein Herr. Tassilo S. Grübel. Und hat ein Büro für den Ausbau der Gewissheit. Da Auskunft und Wissen. Sag ich doch. Da habe ich mir gleich gedacht, ich bringe ihn dir, Mami. Weil du doch immer irgendwas rauskriegen willst. Sie haben einmal für Frau von Mufflings gearbeitet, stimmt's? Ich bewundere Ihr Gedächtnis, gnädige Frau. Sie können mit uns Tee trinken. Jetzt wäre mir eine Freude mit einer solchen Künstlerin. Berti, vielleicht sagst du deiner Frau mal, sie möchte für 5 Minuten aufhören, mit der Puppenstube zu spielen und uns Tee machen. Meine Frau ist gelernte Restauratorin, Herr Grübel. Zurzeit restauriert sie tatsächlich 240 Jahre alte Puppenstubenmöbel. Die hat sie auf Schloss Sürgenstein entdeckt. Meine Mutter nennt das mit der Puppenstube spielen. Den Tee mach ich. Wenn's recht ist. 16 Jahre Ausbildung und jetzt macht er Tee. Mein Gott, haben Sie ein schönes Haus. Und all diese Schätze. Wenn Sie dafür Verständnis haben, nehmen wir den Tee in der Bibliothek, Herr Grübel. Kommen Sie, da gibt es noch etwas Schöneres. Bitte setzen Sie sich. Lassen Sie Ihr Auge weiden, was Sie hier sehen. Sehen Sie nicht überall. Ich bin gleich wieder da. Betty! Wir nehmen den Tee in der Bibliothek. Donnerwetter. Das ist ja eine richtige Schatzkammer. Mein Lieblingsstück. Die Pietà. Ja, daran hänge ich. Wunderbar. Von wem ist die? Heinrich Iselin. Jemand wollte mir mal einreden, sie sei von Veit Stoß. Ich sage Iselin. Diese natürliche Auffassung, wie der Maria die Haare fallen, ohne dass da gleich Symmetrien geschnitzt werden. Und wie die Knie durch das Gewand vortreten. Und da die hübschen Schüchen. Aber das Tollste finde ich einfach die Haltung. Dieses Zurückfallen des Oberkörpers. Bei einer Pietà. Da, die Halsmuskulatur. Der leicht offene Mund, die geblähten Nasenflügel. Da, sehen Sie, die hebt doch ihren Leib, die drückt doch ihre Leibesmitte nach oben. Trägt sie mit diesem Ausdruck große Anstrengung nur den toten Sohn oder was soll das? Ist Schmerz eine solche physische Anstrengung, dass eine so schnaufen muss? Wissen Sie, was meine Deutung ist? Das ist die Gebärhaltung. Was sie da im Gesicht hat, ist Last und Schmerz der Gebärenden und der Trauernden. Das heißt, sie gebiert den Sohn praktisch sofort ans Kreuz, beziehungsweise ins Grab. Das ist Iselin, ich bin sicher. Die herbe, derbe Sinnlichkeit des Oberrheins mit der Süße und Mystik des Bodensees. Einverstanden? Bei Ihnen möchte man Kunstgeschichte studieren dürfen, gnädige Frau. Dürfen Sie, junger Mann? Rauchen Sie? Nur Zigarillos. Mein zweiter Mann rauchte Zigarillos. Moment, da. Jawohl, da. Meine Marke. Ja, sowas. Ich rauche eine mit. Schön. Bitte. Sie sind... Darf ich das sagen? Ich hasse Menschen, die nicht geradeaus sind, die so herumdrucksen wie mein Jüngster, Berti. Naja, mein Ältester ist noch schlimmer. Der ist praktisch stumm. Dazwischen sind zwei, die sind halbwegs geraten, aber höchstens halbwegs. Vier Söhne, Donnerwetter. Lulu, der nicht spricht, vielleicht haben Sie ihn beim Reinfahren gesehen, er lebt praktisch als Eremit im Gärtnerhaus. Also der spinnt. Xavi, der das Fabrikel führt, mehr schlecht als recht. Rudi, der in seiner Frau untergeht. Und Berti. Aber ich habe sie unterbrochen. Das ist schrecklich bei mir. Ich unterbreche andauernd, wenn jemand spricht. Meine Mutter war Erzieherin auf Schloss Wolfen, wissen Sie? Die feine Art. Zum Glück habe ich ein gutes Gedächtnis. Das haben Sie auch sofort bemerkt und das hat mich gefreut. Deshalb fällt mir dann wenigstens später immer wieder ein, dass ich wen unterbrochen habe. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Deshalb sage ich die feine Art. Nie einem etwas zufügen, ohne es selber auch zu bemerken und, wenn nötig, sich zu entschuldigen. Wenn nötig, junger Mann, auch das ist von meiner Mutter. Man ist nicht verpflichtet, sich bei Hinz und Kunz zu entschuldigen. Hinz und Kunz sind nämlich meistens viel zu unsensibel, um zu bemerken, dass man sie beleidigt hat. Nur wir. Die Sensiblen bemerken überhaupt, dass wir etwas zu weit gegangen sind. Entschuldigen Sie, dass ich so viel rede, aber es muss einfach zuerst einmal das Visier etwas geöffnet werden, dass man weiß, mit wem man's zu tun hat. Einverstanden? Aber jetzt sind Sie dran. Ich sei, sagten Sie, nun, was bin ich, junger Mann? Ich habe das Gefühl, als wären Sie bedeutend jünger als ich. Wenn Sie so mit hüpfenden Händen reden. Also wirklich, sagen Sie nie mehr junger Mann zu mir. Ich finde das beleidigend. Heute in einer Woche feiere ich meinen 60. Sie wollen mich irgendwie distanzieren, habe ich das Gefühl. Und da laden Sie sich einfach Jahre auf, die Ihnen nicht zustehen. Die ich habe. Wird nicht geglaubt. Ist aber so. Irrtum seitens der Behörde. Schön wär's. Das ist so. Einverstanden. Ich bin älter als Sie. Und wie alt sind Sie? Dieser Raum... Der könnte einen verzaubern, fürchte ich. Besonders jetzt, wenn die Sonne, bevor sie sinkt, dieses rote Band auf den See legt. Als könnte man drauf gehen. Sieht es nicht aus wie was Glühendes? Ein Lavaband? Sie haben recht. So, da ist der Tee. Clotilde kommt auch. Und den Williams hast du wieder vergessen. Du glaubst doch nicht, dass ich den Tee ohne Williams trinke. Mein Gott, so einen Deppen. Nur schön brav fürs Ding, ja? Clotilde bringt ihn ja schon. Das ist der liebenswürdige Herr Grübe, Clotilde. Büro für Gewissheit der Auskunft. Für Wissen und Auskunft. Ja, so ist es. Meine Frau. Sehr angenehm. Grüß Gott, Herr Grübe. Ich werde morgen mit Herrn Grübe einen Ausflug nach St. Gallen machen und ihm doch die Bibliothek zeigen. Wunderbar. Du musst doch 3 zum Notar. In St. Gallen. Ja, eben. Aber vorher kommt noch der vom Spielbankrestaurant. Ja, wegen dem Geburtstagsmenü. Das machst du. Wenn ich das kann. Es wird auf jeden Fall billiger, als wenn ich verhandle. Hoffentlich schmeckt es dir dann auch. An meinem 60. Geburtstag habe ich sowieso keinen Appetit. Womit wir wieder beim Thema wären. Tassilo S. Grübel. Ich bin neugierig, was das S heißt in Ihrem Namen. Sokrates, gnädige Frau. Auf Ihr Wohl, Tassilo Sokrates Grübel. Auf das Ihre. Wie steht unsere Wette? Schwer zu sagen. Wenn du noch einmal flüsterst, fliegst du raus, Berti. Entschuldigen Sie, Tassilo, aber ich habe immer das Gefühl, wenn geflüstert wird, es geht gegen mich. Aber gnädige Frau. Zum Wohl. Zum Wohl, gnädige Frau. So, ich muss an die Arbeit. Bis später. Ja, Clotilde. Seit sie schwanger ist, ist sie noch komischer als vorher. Sie ist nicht komisch, nur furchtbar fleißig. Hä? Ja, aber das ist auch komisch. Du hast recht, Mama. Hugo, ich bin's. Was? Wo brennt's denn? Leider nirgends. Der Ofen ist am Ausgehen. Blasen halt wieder, oder? Ja, das will ich ja. Könntest du morgen mal kommen? 7:07 ab Stuttgart, 8:21 an Ulm, Ulm ab 8:34 an Friedrichshafen, 9:55. Ich hol dich ab. Gute Nacht, Hugo. Halt. Red jetzt nicht. Überleg dir bitte heute Nacht, wie du um diese Jahreszeit möglichst legal in eine herrschaftliche Villa kommst und wieder heraus. Aber beim Herausgehen musst du unbehelligt eine Statue transportieren können. Lindenholzhöhe ca. 35, Breite ca. 30, Tiefe ca. 25 cm. Und viel wert. Wahrscheinlich 50 oder 100.000 Mark. Gute Nacht, Hugo. Schlaf gut. Billy? Tassilo. Sag mal, wenn du so Tag aus, Tag ein in deiner Sofaecke sitzt und dich an den Klängen deiner texanischen Heimat labst, du liest aber ein Buch nach dem anderen, da erfährst du doch auch eine ganze Menge, oder? Wie meinst du das, Tassilo? Da kommt da zum Beispiel nie vor, wie jemand etwas aus einem Haus herausholen muss, ohne dass die Hausbewohner das bemerken. Du meinst stehlen, Tassilo? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht gesagt, dass sich dadurch, dass ein Objekt aus einem Haus geholt wird, die Eigentumsverhältnisse ändern sollen. Es geht mir jetzt darum, wie man das Objekt herausbringt. Das müsste doch in irgendeinem dieser vielen Bücher vorkommen. Oh, es geht da meistens um Psychology, you know. Psychologie. Liebe und Untreue, Unglück, Mord und Glück und... Dabei könntest du immer ab und zu in Kriminalroman lesen. Aha. Und weißt doch, in diesem Büro praktisch bin ich ja Detektiv, nicht? Kannst mir oft sehr helfen, glaube ich. Ach, aber Tassilo, Mensch, warum hast du das nicht früher gesagt? Gleich morgen beschaffe ich mir solche Bücher. Und dann liest du schnell und dann kann ich dich immer fragen. Dann kannst du mich alles fragen, Tassilo, was du nicht weißt. Ich freue mich. Was von Mama gehört? Sie schweigt. Oje. Wie ein Eisberg. Friedrichshafen Stadtbahnhof, bitte alles aussteigen, der Zug endet hier. Sie haben Anschluss nach Radolfzell Singen, 10:02 auf Gleis 2. Hugo, schön, dass du da bist. Ja, du siehst schlecht aus, Mensch. Ja? Naja, Grafiker haben auch nichts mehr zu lachen. Du Lump, du, wegen dir habe ich die ganze Nacht kein Auge zu tun. Da? Was ist denn das? Reist du neuerdings mit Akkordeon? Das ist die Tasche eines Heizleistungsprüfers. Solltest du eigentlich wissen. Sieht ziemlich professionell aus. Handarbeit. Eigene Werkstatt, mein Lieber. Bist du eigentlich in... Schon immer. Also, wir fahren zu dir, ja. Mama, bitte, freut euch mit mir, der liebe Hugo ist bei uns. Und ich hoffe, er wird endlich wieder einmal ein paar Tage bei uns bleiben. Mama? Ja, Tassilo? Hugo besteht darauf, dich zu begrüßen. Hugo, wie mich das freut, Sie noch einmal zu sehen. Na, Sie sehen ja, wie es abwärts geht mit mir. Oh, Sie sehen aber gut aus, Frau Grübel. Sehr gut. Ich finde, richtig rote Bäckler haben wir heute. Nein, Hugo. Bitte, fangen Sie mich auch noch an mit dieser Liederei. Ja, Mama, bis zum Mittagessen. Aha. Ja, wir haben zu tun. Ja. Komm, Hugo. Ja, schön. Bitte, Hugo ist da. Hallo, Hugo. Grüß Gott, bitte. Wie geht's? Hugo, ich bin gespannt. Ja, also, pass auf. Du machst es auf. Im Deckel ist einfach für den Papierkrieg. Ja, alles selber gedruckt. Gottlieb Fink, Bezirksschornsteinfegermeister Lindau Schönbuch. Hier Bescheinigung über das Ergebnis der Messung an einer Feuerungsanlage für flüssige Brennstoffe gemäß § 4 der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Verordnung über Feuerungsanlagen vom 28. August 1974, Bundesgesetzblatt 1, Seite 2121. Da Feuerstätte, Nennwärmeleistung, Brenner und so weiter und so weiter. Und dann hier Messergebnis. Um nun zu diesen Ergebnissen zu kommen, musst du ins Haus. Verstehst du? Du, nicht ich. Das Original für den Betreiber der Anlage. Ein Durchschlag für den Angestellten des Bezirksschornsteinfegermeisters und ja, das bist du. Na, jetzt lass das mal, Hugo. Insgesamt hast du da einen soliden Anlass für einen Hausbesuch geschaffen, aber leider nur für einen Kellerbesuch, Mensch. Das Objekt steht aber in der Bibliothek. Ja, da ist doch sicher irgendwo ein offener Kamin, der tagsüber nicht beheizt wird, ne? Ja, in der Bibliothek. Eben. Und das Objekt kommt in eine Schachtel. Die Schachtel hat Löcher an zwei Seiten. Die Schachtel wird ins Kamin gestellt. Der Wirkungsgradprüfer spielt Max und Moritz und angelt die Schachtel durchs Kamin hoch aufs Dach, wo er nämlich gerade am Ölbrenner Schornstein die Abgastemperatur gemessen hat. Der offene Kamin hat ja einen eigenen Rauchabzug nach oben, nicht? Und durch den angelst du das alles spielend. Du. Tassilo. Ich gehöre zur Genietruppe. Der Frontkämpfer bist du. Geht's dir so gut, dass du dir solche Einteilungen leisten kannst? Neu. Eben. Also pass auf. Eine gnädige Frau feiert ihren 60. Geburtstag im Restaurant der Spielbank in Lindau. Großes Essen beginnt um 2 Uhr nachmittags. Das Haus ist praktisch verlassen. Nur zwei Türken, ein Türke und eine schwangere Schwiegertochter bleiben im Haus. Dann kommt also der Heizungsmesser. Der darf in den Keller. Das musst du sein. Mich kennen die doch. Und während die dir den Heizkessel zeigt und während du die mit Fragen oder Händen 5 Minuten lang festhältst, dring ich oben ein, stell das Objekt in die Schachtel und die Schachtel in den Kamin. Den Rest machst wieder du, ja? Aha. Ja, und dann? Ja, nichts Schlimmeres, Hugo. Verlass dich ganz auf mich. Nur eine kleine Umverteilung, ja? Ja. Büro für Auskunft und Wissen, Grügel. Hier Berti Metzgerfürst. Ah, guten Tag. Tassilo, Entschuldigung, ich will Ihnen nicht lästig fallen, aber das haben Sie sich selber eingebrockt mit Ihrem Charme und so. Ja, warum denn? Mami möchte Sie an ihrer Geburtstagstafel sehen. Ich freue mich natürlich. Na, das ist gut. Also kommen Sie um 1:30 hierher, dann fahren wir miteinander rein, ja? Ja, schon. Ich sollte nur... Bitte, jetzt machen Sie keine Tents. Maximiliane Metzgerfürst mag's gar nicht, wenn es nicht nach Ihrem Kopf geht. Und bringen Sie die 100 Mark mit für die Wette, ja? Ui, Hugo. Jetzt musst du alles alleine machen. Ich muss mit zum Festessen. Das geht nicht. Du musst absagen. Ja, das geht auch nicht. Du musst? Du kennst Maximiliane Metzgerfürst nicht. Vielleicht kann ich vor dem Aufbruch das Objekt noch... Nein, ich kann ja nicht mit der Schachtel ins Haus kommen. Doch. Du bringst ein Geburtstagsgeschenk. Das wird herausgenommen, du sagst zu dem Sohn, du versorgst die Schachtel selber. Mensch, Hugo, ja. Aber was bringe ich so einer Dame? Du hast Tee getrunken mit ihr, sagst du. Sag mal, wahr? Genau. Antiquarisch. Allererst nach der Poliana. Ab 200 kriegst du eine ganz schöne Schneidelbombe. 200? Investiere geht über studieren. Und wenn ich nicht schaffe? Und du stehst nachher auf dem Dach und schaust durch die Röhre. Ja, dann wäre unser Wirkungsgrad gleich null. Beziehungsweise minus 200. Das kann ich mir nicht leisten, Hugo. Komm, suchen wir den Samovar. 200, Hugo, die habe ich nicht. Ich beteilige mich. Komm. Der Himmel wird's dir lohnen, Hugo. Herr Metzgerfürst? Ja? Ist in Ihrer Gesellschaft ein Herr Grübel? Aber ja. Schön, Sie. Der, wo gerade mit Mama flirtet. Ah, ja, danke. Bitte. Herr Grübel? Ja, bitte. Sie werden von Ihrem Büro in einer dringenden Angelegenheit gewünscht. Dafür hat man nun leitende Angestellte. Entschuldigen Sie mich bitte, Maximiliane. Hugo, hast du's? Was würdest du bloß machen, wenn du mich nicht erinnerst? Selbstmord, Hugo. Also, das hast du alles? Das war alles sehr schlampig vorbereitet, das kann ich doch so sagen. Moment, glaubst du vielleicht, es war so einfach, der schnell so eine... Der hat Rechte gegen Grundriss, Mensch. Und du hast die Schachtel so eingestellt, dass ich... Lieber Gott, das war ja... Das später, das Schlimmste war ja, dass auf dem Dach zwei Männer waren aus der Fabrik in Heidenheim, die seit 2 Tagen eine neue Antennenanlage bauen sollten. Um Gottes Willen. Sag doch endlich, ob du alles hast. Wenn das keine totalen Ignoranten wären, ja, dann wäre alles schiefgegangen. Hugo, ich bin... Die von Antennen war so gut wie keine Ahnung. Also habe ich ihnen geholfen, um sie loszuwerden. Und? Ja, dann habe ich das Ding geholt. Steht jetzt auf deinem Dachboden. Also, schön ist es. Wunderschön. An deiner Stelle, der ist bald, Tassilo. Amateur. Danke, Hugo. Ich komme so bald wie möglich, ja? Ende. Ende. Tschüss. Prost. Prost, Mama. Nein, so nicht. Jetzt komm, Mama, sei nicht so. Zuerst entschuldigt sich die Texanerin bei mir. Wie die? Für was denn? Na, für die Bananenschale. Ich esse keine Bananen. Überhaupt hast du versprochen, dass du das aufklärst. Alles bringst du raus, aber zu Hause, da lässt du immer alles unerledigt unter den Tisch fallen. Warum? Weil du sie schützt, ne? Ja. Sie recht so, du bist verheiratet mit ihr. Mann und Frau müssen zusammenhelfen. Aber... Verlang nicht von mir, dass ich Anstoß mit ihr. Es gibt eine Grenze des Zumutbaren. Oh. Überhaupt trinke ich keinen Sekt. Und zum Frühstück schon gar nicht. Wenn jetzt Benedetta käme und sehe, dass ich... Ich wüsste nicht, wo ich hinschauen sollte. Also Prost jetzt und basta. Benedetta, führ mich sofort in mein Zimmer, bitte. Ich schaue zuerst, wer da ist. Zuerst bringst du mich in mein Zimmer, bitte. Ich würde es nicht überleben, wenn Sie mich bei so einem Gelage antreffen, wo Sie jede freie Minute für mich opfern. Bitte, schnell! Sie ist zwar nicht ein, ich will sowieso bei der Netter fragen, ob sie nicht wiederkommt. Das können wir uns nicht leisten, Tassilo. Heute nicht, aber in einer Woche bestimmt. Ich muss das Telefon. Hugo, lass die Netter heran. Büro für Auskunft und Wissen, Grübel. Herr Grübel, etwas Furchtbares ist passiert. Bitte kommen Sie sofort. Gnädige Frau, ich komme. Hugo, es läuft an. Maximilian Letzker Fürst ruft nach mir. Bitte, es geht vorwärts. Bald machen wir die Reise in deine Heimat. Das sagst du immer, Tassilo. Harret meiner und hoffet mit mir. Kommen Sie, Tassilo. Trinken wir zuerst einen. Himmelswirren. Bertie! Bertie! Der Wildamt ist auch weg, die stehen einem noch den Stuhl und dann nehmen dann weg, diese Saubande. Nicht aufregen wegen sowas, Mami. Da ist schon eine neue. Lass uns allein. Würd's gerne. Zum Wohl, Tassilo. Zum Wohl, gnädige Frau. Gestern haben Sie Maximiliane zu mir gesagt. Wissen Sie noch? Eine Geburtstagslizenz. Ich freue mich schon auf Ihren nächsten Geburtstag, wenn ich wieder Maximiliane sagen darf. Die Peter ist weg. Wieso weg? Gestohlen. Mein Herzstück. Mein Ein und Alles, mein Wertvollstes. Herr Grübel, heute Nacht. Ich habe es erst gerade vorher bemerkt. Es sind alle noch da, die heute Nacht im Haus waren. Außer Xavi. Der musste ins Fabrikle, aber Isabel ist noch da, seine Frau. Und mein dritter Mann mit seinem Flittchen. Ich habe ihnen verboten, das Haus zu verlassen. Ich wollte zuerst ihren Rat. Ich kann doch nicht zur Polizei. Aus falscher Rücksicht gegen Verwandte? Wenn ich das Lindauer Kommissariat anrufe, die kennen mich doch, das gibt ein Riesengetratsche. Mal ganz abgesehen vom Finanzamt. Ach so. Was meinen Sie, was die Pieta gekostet hat und was sie jetzt wert ist? Ich finanziere ja sowieso schon den halben Freistaat Bayern mit meiner Vermögenssteuer. Ich kann nicht mehr. Und warum sind Sie gestern nicht geblieben, Tassilo? Alles wäre anders verlaufen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Ich kann den Fall natürlich übernehmen. Was kostet das? Tja, das kommt auf den Aufwand an. Und auf den Wert der Pietà? Nein, nein, ich bin kein Immobilienhändler. Was schätzen Sie? Wenn ich den ganzen Stab einsetze und wir brauchen maximal 3 Monate, bis wir die Pietà wieder haben. 3 Monate? Es kann ja sein, dass sie schon im Ausland ist. Dann können sich die Kosten bis auf 20.000 bis 30.000 steigern. Mhm. Das wäre natürlich das Maximum. Es ist schon ziemlich viel, ich weiß. Das ist es. Aber die Pietà ist auch 500.000 wert. Nein. Wahrscheinlich schon 700. Jetzt schauen Sie aus, als hätten Sie einen Fehler gemacht. Haben Sie auch, Tassilo. Sie hätten zuerst herausbringen müssen, wie viel das Ding wert ist. Mir ist es sowieso noch mehr wert, als ich es in Geld ausdrücken kann. Als ich die Fusion mit der Bazil AG zustande gebracht hatte, das war unser größter Konkurrent in Süddeutschland, da sagte mein erster Mann, Maximiliane, fahr nach München und kauf dir was. Ich fuhr nach München zu Weinmüller und holte mir die Iselin Pietà. Für 128.000, Tassilo. Aber mit der Kapazität der Bazil-Betriebe haben wir auch sofort den Umsatz verdoppelt und den Gewinn verdreifacht. Mein Gott, das waren schöne Jahre. Jedes Jahr 20% mehr Umsatz. Seit Xavi das Fabrik geführt, stagnieren wir. Das heißt, über kurz oder lang sind wir pleite. Eine Firma, die nicht expandiert, schrumpft. Wissen Sie warum? Weil die Konkurrenz expandiert. Also werde ich im Vergleich zur Konkurrenz immer kleiner. Das heißt, die produzieren dann mehr Stahlrohrstühle als ich. Also produzieren die bald auch billiger. Also kann ich nur überleben, wenn ich auch expandiere. Und zwar auf Teufel komm raus. Dazu gehört Mut. Investition ist alles. Ich muss noch mehr Stahlrohrstühle produzieren als die Konkurrenz, dass ich wieder billiger werde als die. Klar? Irgendwann muss ich den anderen schlucken, wie wir den Bazil. Dann stoße ich auf die Konkurrenz aus dem Rheinland. Dann muss ich mehr Stahlrohrstühle produzieren als die, dass ich die unterbieten und schlucken kann. Ja? Dann stoße ich auf die Konkurrenz des Auslands. Dann muss ich und so weiter. Prost. Das gibt ziemlich viel Stahlrohrstühle mit der Zeit. Da haben Sie recht, Tassilo. In meinem Haus werden Sie keinen finden. Wenn ich etwas hasse, dann sind's Stahlrohrstühle. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo die stehen, wird's mir schon übel. Xavi behauptet ja, er sähe den Tag voraus, wo wir von einer Stahlrohrstuhlhalde erstickt werden. Er ist eben ein Schwächling. Man muss Nerven haben als Unternehmer, weiter produzieren, bis der Konkurrent die Nerven verliert und aufgibt. Verstehen Sie jetzt, dass ich die Bilder brauche? Die Statuen, die Sonne überm See? Sonst würden mich die Stahlrohrstühle bis in den Traum verfolgen. Das verstehe ich sehr gut, gnädige Frau. Ich akzeptiere Ihr Angebot. Fangen Sie sofort an mit der Befragung der Familienmitglieder. Rücksichtslos, Tassilo. Ich bin sicher, dass jemand von der Familie die Pietà weggeschafft hat. Und zwar heute Nacht. Und alles, was Sie erfahren, erfahre ich auch. Ich. Und sonst niemand. Abgemacht? Abgemacht. Ein anderes Mal trinken wir Tee aus Ihrem wunderbaren Jasnaya Poljana Samovar, Tassilo. Heute fehlt mir einfach die Ruhe. Dass mein Mann heute Morgen schon wieder hat nach Heidenheim müsse, wisse sie. Ich habe jetzt gerade am Telefon den Fall noch mal mit ihm durchgesprochen. Nach unserer Meinung können Sie einfach hingehen und die Figur holen. Wunderbar. Und wo bitte? Bei meinem Schwager Berti. Ach. Der ist der Einzige, dem dauernd Geld fehlt. Seit Jahr und Tag will er den Handel da aufziehen mit all den Instrumenten. Das heißt, er kauft in Innsbruck eine alte Geige nach der anderen. Dann fährt er nach Genf damit, dort verkauft er sie wieder. Um den halben Preis. Donnerwetter. Und das alles bloß, weil er den großen Experten und Kunsthändler spielen will. Ah, ich verstehe. Deshalb hat der Xavi neulich auch gesagt, er gibt die Geschäftsführung ab, wenn das so weitergeht. Keinen Pfennig mehr für den Berti seine Spinnereien, hat er gesagt. Schluss damit. Endlich hat's auch die Schwiegermutter kapiert. Und der Berti nicht faul, nützt die Geburtstagsturbulenz und grapscht die Figur. Der und seine Frau, die haben ja gerade so viel Kunstgeschichte studiert, dass die wissen, wie man so eine Figur verscherbelt. Sie machen ja so ein nachdenkliches Gesicht. Tja, meine Aufgabe ist es zuerst, möglichst genau herauszubringen, was in der vergangenen Nacht im Haus Seefrieden geschehen ist. Und zwar nach der Rückkehr aus Lindau. Sie kamen zurück um... So etwa um 10:30. Mhm. Dann sind wir noch in der Halle gesessen bis 11:30. Alle. Außer dem Lulu. Und der Clotilde. Die fleißige Clotilde hat uns Getränke hingestellt. Dann hat sie gesagt, sie sei so erschöpft und ist in ihre Wohnung gegangen. Und Berti? Ja, der ist bei uns sitzen geblieben. Und um 11:30 gingen alle in ihre Zimmer? Wir jedenfalls sind ins Mörige Zimmer, wo wir immer untergebracht sind. Und dann? Haben Sie dieses Zimmer nicht mehr verlassen? Na doch, aber das hat nichts mit der Figur zu tun. Wohin sind Sie? Würden Sie einen Nebenauftrag annehmen, Herr Griebel? Wenn es sich vereinbaren lässt. Wenn Sie herausbringen, wo mein Mann heute Nacht von 0.30 Uhr bis 3.15 Uhr gewesen ist, da würde ich was bezahlen. Sind Sie ihm nachgegangen? Na ja, den Gang entlang. Übrigens, als ich zurückging, da huschte jemand in die Tür nebenan, ins Helderlin-Zimmer. Wo der dritte Mann von Frau Metzger-Fürst untergebracht ist. Mit seiner jungen Frau. Warum haben Sie Ihren Mann nicht gefragt, wo er war? In der Sauna will er gewesen sein, mit seinen Brüdern. Dreiviertel Stunden. Und der Brüder? Ich glaube, dass er im Händelzimmer war. Da sind die Anke und der Rudi untergebracht. Und warum im Händelzimmer? Der Xavi, der wird von seinem Bruder Rudi immer so ein bisschen von oben herab behandelt. Er verachtet den Xavi, weil der bloß das Fabrikete in Heidenheim leitet, während er wahre Termingeschäfte in Toronto und Buenos Aires ordert. Und deshalb ist Ihr Mann nachts noch zu ihm? Zu seiner Frau. Der Xavi hat mit ihr schon den ganzen Abend geflirtet. Ich glaube nicht, dass er es ihretwegen getan hat, sondern bloß um dem Rudi seine Arroganz heimzuzahlen. Aber zu Rudis Frau konnte er ja nur, wenn Rudi bis 3.15 Uhr in der Sauna war. Das ist Ihr Auftrag, Herr Griebel, gell? Wenn Sie sowieso in dieser Nacht herumstochert, da könnten Sie doch sicher was erfahren. Meinen Sie nicht? Das ist sehr wohl möglich. Was würde das kosten? Ja, das hängt vom Aufwand ab. Maximal? 800. Wenn wir Seitenrecherchen brauchen, verstehen Sie, Absicherungsbeobachtungen, Zeitüberwachung und dergleichen. Aber ich glaube nicht, dass das mehr als 500 bis 600 kosten könnte. Wenn wir Glück haben, sogar noch 400. Schön. Nur eins, gnädige Frau. Ihr Mann könnte auch zur Pietà gegangen sein. Sie werden verstehen, dass ich auch das in meine Überlegungen einbeziehen muss. Bitte. Aber wenn Sie nicht zu viel Energie mit Irrwägen verplempern wollen, dann suchen Sie bei dem Taugenichts Berti. Glauben Sie mir, der Xavi, der rennt keiner Holzfigur nach, nachts um eins. Dazu kenne ich ihn leider zu gut. Ja? Auf Wiedersehen, Herr Grübel. Ich höre von Ihnen. Sehr wohl, gnädige Frau. Bitte schön, fragen Sie ruhig, Herr Grübel. Wir haben nichts zu verbergen. Aber Sie gestatten schon, dass ich antworte. Der Rudi muss nämlich unterm Handtuch bleiben bei seinem Kamindampf. Der hat sich erst so erkältet, der bringt kein Wort raus. Ja, ja, die Sauna. Das geht oft schnell. Das wissen Sie also schon von der nächtlichen Orgie. Rudi, bleib schön unterm Handtuch. Ich verbrenne, Anke, ich verbrenne. Das gehört dazu. Wie heißt es aus, Anke, bitte lass mir raus. Bleibst du jetzt runter, Mensch. Also, Herr Grübel, die Figur, die ist in Heidenheim. Ah ja. Auf jeden Fall, haben Sie der Schwager Xavi. Weil er das Fabrikle immer mehr runterwirtschaftet und fürchten muss, dass wir ihm die Geschäftsführung abnehmen, versucht er jetzt, sich ganz direkt zu bedienen. In dem Augenblick verkauft er die Figur vielleicht schon in München. Und mit dem Geld macht er einen Betrieb auf. In Barcelona oder in Irland. Und eines Tages zieht er dann seinen Anteil aus den Fabriken ab und macht uns aus dem Ausland mit billigen Arbeitskräften kaputt. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel. Der ist so. Ich kenne ihn doch. Man müsste natürlich Beweise haben. Ja? Ja, das mache ich. Danke. Meine Schwiegermutter, sie soll nachher unbedingt bei ihr vorbeischauen. Vielen Dank. Ja, also, Beweise. Ja, der Rudi hat ihn doch gesehen. Heute früh um 4:30. Er hat einen großen Pappkarton dran zu seinem Auto. Jeder Kriminalbeamte müsste Ihren Mann jetzt fragen, was er dann um 4:30. Na, erst aus der Schwimmhalle kommen. Aber der Bruder Xavi war doch auch dabei in der Sauna, in der Schwimmhalle. Aber nur kurz, er war nur... Bleibst du jetzt runden, sonst... Ihr Bruder Xavi ist nach Aussagen seiner Frau um 3.15 Uhr ins Mörike-Zimmer zurück. Nein, nein, nein, Er ist um 1:30 weggetrunken. Das wirst ausgerechnet du gemerkt haben in deinem Dusel. Wahrscheinlich ist er um 2 rum weg. Bis er die Figur geholt und verpackt hat, war es 3:15 Uhr. Das kommt doch hin. Da hat er sich allerdings arg viel Zeit gelassen. Das passt doch zu ihm, so ist er doch. Langsam, schwerfällig, primitiv, unsensibel. Ja, also, vielen Dank vorerst. Bitte, bitte. Wenn du jetzt noch einmal das Handtuch hebst. Also, auf Wiedersehen. Büro für Auskunft und Wissen, Friedrichshafen. Ist Frau Isabel Metzger-Fürst noch im Haus? Für Herrn Grübel? Moment. Für dich, Isabel. Isabel Metzger-Fürst? Moment, bitte. Hier, Grübel, nur noch eine Frage, gnädige Frau. Was hatte Ihr Mann dabei? Ich meine, was trug er in den Händen, als er um 5.30 Uhr das Mürike-Zimmer verließ? Seine Aktentasche. Wieso? Also kein Karton. Karton? Ach, Herr Griebel, jetzt verblendern Sie doch Ihre Zeit auf Irrwegen. Ich sag Ihnen doch, der Xavi, der hat die Figur nicht. Deshalb hatte er auch keinen Karton heute Morgen. Er wurde aber mit einem Karton gesehen, um 5.30 Uhr vor dem Haus. Und was soll da drin gewesen sein? Das weiß ich noch nicht. Übrigens, war die Schwiegerin Anke gestern auch schon wütend auf ihren Mann? Im Gegenteil. Geregelt hat sie sich unter seinen plumpen Komplimenten. Ist sie jetzt wütend auf ihn? Ja. Interessant. Finde ich auch. Vielen Dank. Berti, nur noch eine Frage. Und wenn Sie mir die auch noch genau beantworten, dann haben Sie Aussicht, die Pieta wiederzusehen. Nur zu, Tassilo. Von mir erfahren Sie eh alles. Ich hatte, solange ich gestern in Ihrer Mitte weilen durfte, den Eindruck, dass Ihre Frau Mutter ein wenig kokettierte mit dem Ex-Gatten Dr. Buchinger. Wissen Sie, das kommt daher, dass meiner Mutter nichts peinlich ist, was sie selber tut. Ich danke Ihnen. Bitte, Tassilo. Sekunde. Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie auf eine Befragung Clotildes verzichten würden. Tja. Verstehen Sie, im 5. Monat. Und ich war sowas von betrunken. Aber wir haben es ja nur Lulus wegen getan, verstehen Sie? Er spielt doch immer den Eremiten. Es war Rudis Idee, dass wir ihm Clotilde vorführen sollten. Es gäbe überhaupt nichts Schöneres als eine Schwangere im 5. Monat, meint er. Und die im Wasser. Es war furchtbar. Clotilde hat so geheult. Eine Zeit lang war auch noch der Strom weg. Da hatte Rudi sie angelangt im Dunkel. Oder der Lulu. Wir waren ja alle so blau. Und wenn sie das jetzt alles auch noch sagen müsste, verstehen Sie, Tassilo, Clotilde ist aus eher einfachen Verhältnissen. Da geniert sie sich natürlich wegen jeder Kleinigkeit. Verstehen Sie das doch bitte. Und die Pietà haben wir ja sowieso nicht. Ganz klar, Berti. Wir lassen Ihre Frau einfach aus. Aber sagen Sie, wie lang war denn der Strom weg? Was weiß ich, 10 Minuten, eine Viertelstunde. Der Xavi war schon weg, wie es auf einmal dunkel geworden ist. Aha, vielen Dank. Berti! Da seid ihr. Also, lieber Tassilo, so geht's nicht. Von 3. und 4. muss ich erfahren, dass Sie im Haus sind. Also, wenn Sie im Haus sind, möchte ich mir ausbitten, dass Sie sich gefälligst melden bei mir. Auf einen William. Du drückst dich nicht herum, sondern machst, dass du rauskommst und hilfst Lulu, die Buchsbaumhecke schneiden. Jawohl, gnädige Frau. Und Sie, Tassilo, kommen mit mir. Nur zu gern, gnädige Frau. Entschuldigen Sie, dass ich Sie herunterbitten ließ, aber ich wollte allein sprechen mit Ihnen. Ist mir auch lieber, ehrlich gesagt. Das dachte ich mir auch. Bitte schön. Ich stoße nämlich auf Tatbestände, die mit dem Pietà-Diebstahl nichts zu tun haben, die ich aber doch nutzen muss. Was meinst du? So etwa die Tatsache, dass Ihr Schwager Xavi von 1.35 Uhr bis 2.55 Uhr bei Ihnen im Zimmer lag. Moment, gnädige Frau, hören Sie mich bitte zuerst an. Mir liegt nichts an diesem nächtlichen Besuch. Da der Schwager aber, wie Sie selber mithalten, etwas aus dem Haus nahm, in einem Karton, muss ich Sie bitten, mir zu sagen, was das war. Da er diesen Karton nicht aus dem Mürike-Zimmer brachte, in dem er mit seiner Frau untergebracht war, sondern aus dem Händelzimmer, in dem Sie untergebracht sind. Ich habe Ihnen doch gesagt, er hat die Figur und zwar... Sie müssen mir schon die Wahrheit sagen, gnädige Frau. Andernfalls zwingen Sie mich, diesen Tatbestand in der Familie zu klären. Oh, Gottes Willen, nein. Also bitte. Ja, es handelt sich um eine Uhr, die hier im Zimmer stand. Eine sehr wertvolle alte englische Uhr. Xafi, mein Schwager, hat gesagt, er nimmt sie mit, weil sie sonst der Rudi mitnehmen würde. Nur deswegen sei er zu mir gekommen, sagte er. Nachher. Ach. Oh, der gehört doch. Bitte. Ach, nix. Ich glaube trotzdem, dass er die Figur hat. Er kann doch überhaupt nicht genug kriegen. Aber die Uhr, die hat er diesmal als Trophäe mitgenommen, um den Rudi zu demütigen. Der Rudi hat sie noch gar nicht gemerkt. Ich kann es ihm aber doch gar nicht sagen. Sie kann ja sagen, er habe sie mehr oder weniger genötigt. Hat er doch auch. Na, sehen Sie. Dann hätte ich es aber doch gleich sagen müssen, finden Sie nicht? Sie sagen einfach, wenn Rudi merkt, dass die Uhr fehlt, Sie haben geschlafen. Wenn Ihr Schwager Xavi bei Ihnen eindringt und eine Uhr mitnimmt, dann ist das seine Sache. Und dass er für mehr als eine Stunde kein Alibi hat, ist auch seine Sache, verstehen Sie? Das ist sehr gut. Wenn Sie das fest behaupten, kriegen Sie von mir noch ein Mittelchen gegen Ihren Mann. Seine Idee war es, nachts um 1 Uhr die schwangere Clotilde ins Schwimmbecken zu holen. Nein. Ja. Danke. Bitte, bitte. Tassilo, du siehst so zufrieden aus. Ich habe auch gerade ein ziemlich schnelles Alibi zertrümmert. Zuletzt wirst du noch ein richtiger Detektiv, Tassilo. Ich bin also noch keiner? Wie soll ich das wissen, Tassilo? Ja, ja, klar. Bist du jetzt beleidigt? Nein, nein. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Bruno? Bruno, Herr Grübel! Du weißt schon. Ah ja, ich komme. Bitte. Vielen Dank. Herr Grübel. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Grübel, ich hoffe, wir können es kurz machen. Wir wissen nichts. Ihre Frau, Herr Dr. Buchinger, macht ein Gesicht, als sei sie nicht ganz ihrer Meinung. So ist es. Weißt du was, Else? Nein. Aber ich möchte gerne etwas wissen. Ach, Herr Grübel ist Detektiv, Else. Er kommt, um was zu erfahren und nicht, um was zu erzählen. Stimmt's? Um was zu erfahren, muss man manchmal was erzählen. So ist es. Warum lässt du ihn nicht einfach Fragen stellen, Bruno? Ich nehme an, Herr Grübel, Sie müssen herausbringen, wer von denen, die heute Nacht im Haus waren, in Frage kommt. Ich muss Ihnen sagen, ich zum Beispiel komme in Frage. Ja. Ich war 2,5 Stunden allein heute Nacht. Keine Zeugen, kein Alibi. Else. Ich finde, sowas muss man einfach sagen. Sie machen mir meine Pflicht leicht, gnädige Frau. Vielen Dank. Und wo waren Sie in diesen 2,5 einsamen Stunden? Also ich finde, Else, du solltest nicht aus wie ehrenhaften Gründen noch immer Verwirrung in eine Sache bringen, an deren Klärung wir so sehr interessiert sein müssen. Du hast in diesen 2,5 Stunden das Zimmer nicht verlassen, also kannst du Herrn Grübel nicht weiterhelfen, ja? Ich kann nicht beweisen, dass ich das Zimmer nicht verlassen habe. Das ist doch das Fatale. Das heißt, Sie, Herr Dr. Buchinger, waren in diesen 2,5 Stunden nicht hier? So ist es. Das bildet Sie sich ein. Ich war vielleicht 1/2 Stunde draußen, höchstens 1 Stunde. Ich dachte, Sie schlafe. Ich konnte nicht schlafen, wie immer nach Weißwein. Also ging ich runter ans Ufer und ging auf und ab in der Allee, verstehen Sie? Ich wusste ja nicht, dass Elsa wach war. Aber wenn man eine bedeutend jüngere Frau hat, ist man oft zu rücksichtsvoll. Verstehen Sie, man wirft es sich vor, dass man nicht schlafen kann und so weiter. Aber das braucht Sie ja weiter nicht zu interessieren. Da wir mit dem Diebstahl so wenig zu tun haben, wie Sie selber. Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass ich ziemlich sicher bin, wer von der Familie meiner ehemaligen Frau am ehesten in Frage kommt. Für sowas. Das könnte eine große Hilfe sein, Herr Doktor. Xavi. Was Rücksichtslosigkeit und Egoismus angeht, kämen Xavi, Rudi und Berti in Frage. Lulu scheidet völlig aus, er ist der reine Tor. Aber auch Rudi und Berti scheiden aus, weil ihnen die Energie fehlt, ihren Egoismus wirklich zu betreiben. Nur Xavi ist dazu imstande, das können Sie mir glauben. Und ich weiß 100%ig genau, wozu er das Geld braucht. Er baut ein Emaillierwerk auf. Dadurch ist er nicht mehr bloß vom Fabrikler abhängig und damit hat er uns dann, und das ist sein wahres Lebensziel, endgültig in der Hand. Kann die Ausschüttung diktieren, die Vergütung und so weiter und so weiter. Eine andere Motivierung für diesen Diebstahl werden Sie schlechterdings nicht finden im Haus Seefrieden. Sehr interessant, Herr Doktor, sehr einleuchtend. Und ich? Wo war ich von 1 bis 3:30? Else, bitte, Herr Grübel hat seine Zeit auch nicht gestohlen. Also gut, dann gestehe ich es eben. Ich habe die Figur. Was sagst du denn? Ja, bitte nehmen Sie zu Protokoll, Herr Grübel. Um 1.15 Uhr verließ ich unser Zimmer. Schlich mich in die Bibliothek, holte die Figur, verließ das Haus durch die Küche, also nach Westen, weil keine Schlafzimmer nach Westen gehen. Ich übergab die Figur draußen vor dem Tor einem jungen Kunsthändler aus Augsburg, den ich 2 Tage vorher telefonisch herbestellte. Das darf doch nicht wahr sein. Ich möchte noch dazu bemerken, dass ich die Figur in eine Tischdecke hüllte, die ich von diesem Tisch mitnahm. Bruno, dass die Tischdecke heute fehlt, das müsste dir doch aufgefallen sein. Aber... Und noch etwas. Um zu verhindern, dass mir jemand begegnete und mich erkennt, habe ich alle Sicherungsschalter im Sicherungskasten neben der Küche gekippt. Und das hatte zur Folge, dass ich dann den elektrischen Öffner der Fußgängerpforte neben dem Hoftor nicht bedienen konnte und die Figur mühsam über die mit eisernen Spitzen bewehrte Tür reichen musste. Und dabei verletzte ich mich am Unterarm, sehen Sie. Der Kratzer ist von unserer Katze, Herr Grübel. Die Figur ist im Augenblick schon in München. Ah ja, in München. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass mein Mann während dieser 2,5 Stunden bei seiner früheren Frau war. Und zwar unter dem Vorwand, er hänge immer noch an ihr. In Wirklichkeit sollte er sie ablenken, da die Bibliothek ja direkt unter ihrem Zimmer liegt. Mein Mann hat seine Aufgabe glänzend gelöst. Obwohl ich 2-mal stolperte im Dunkeln, merkte Frau Metzger-Fürst nichts. Die Pietà kann zurückgekauft werden von mir. Haben Sie alles, Herr Grübel? Ja, ja, doch, ich glaube. Mein Gott, Else! Dann gehen Sie jetzt und melden Frau Metzger-Fürst, was Sie wissen. Ja. Else, halt! Gehen Sie schon, Mann! Jawohl, bitte. Else! Büro für Auskunft und Wissen, Friedrichshafen. Herrn Grübel, bitte. Ich verbinde. Ja, Grübel? Hier Dr. Buchinger. Lieber Herr Grübel, Ihnen als einem Fachmann muss ich wohl nicht sagen, dass die Aussagen meiner Frau nichts als Ausflüsse der Eifersucht sind. Sollte das der Fall sein, ich bin leider wegen der grundlosen Erregtheit meiner Frau nicht dazugekommen, Ihnen eine Beobachtung von höchster Wichtigkeit mitzuteilen. Als ich von meinem Spaziergang zurückging und schon wieder im Haus war, huschte ein kleiner Mann die Treppe hinunter und verließ das Haus in Richtung Gartentor. Es war immerhin zwischen 2 und 3 Uhr, deshalb blieb ich stehen, öffnete im ersten Stock ein Fenster und horchte, ob er die Fußgängerpforte öffnen würde. Er tat es nicht. Er ging ins Gärtnerhaus. Er hatte einen Schlüssel. Es war Ahmed, der türkische Gärtner. Ich habe ihn gerade besucht. Er gibt zu, im Haus gewesen zu sein. Aber nur bei einer der Türkinnen, sagt er. Nix Figur, sagt er. Tja, das kann man glauben oder nicht. Die Burschen sind ja nicht so blöd, wie sie sich stellen. Ja, ich finde, das ist doch eine seriöse Spur. Was meinen Sie? Ich habe Ihre Aussage aufgenommen, Herr Dr. Buchinger. Interessant ist sie ganz zweifellos. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja, und was meine Frau sagte, streichen wir einfach, ja? Wir tun, was wir können, Herr Doktor. Sie sind ein Fachmann, das habe ich gleich bemerkt. Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören. Also bitte, reden Sie, Tassilo. Bitte, reden Sie. Liebe, gnädige Frau, machen Sie es bequem. Ja. Ihre Haare, große Neuigkeiten. Ich bin ganz entspannt, Tassilo. Reden Sie. Das meiste ahne ich sowieso. Ja? Berti und Clotilde. Er wäre ja zu schlapp, aber ihr traue ich es zu. Die Energie, die Undankbarkeit und die Unverschämtheit. Bitte darf ich Sie unterbrechen, gnädige Frau. Hm? Ich habe Ihnen ein Diagramm dieser Nacht angefertigt. Daraus ersehen Sie, wo wer war, Stunde für Stunde. Hier, die 4 Söhne. Berti, Xavi, Lulu und Rudi. Hm? Sie treffen sich kurz nach Mitternacht in der Sauna. Zuerst in der Trinkstube, dann saunieren sie. Xavi geht um 1.30 Uhr. Berti und Rudi holen bald darauf Clotilde und bleiben mit ihr und Lulu in der Unterwelt von Trinkstube, Sauna und Schwimmhalle bis circa 5.30 Uhr. Diese Heuchlerin, am Tag spielt sie das fleißige und immer etwas überanstrengte Heimchen am Meer. Da sieht man es. Auf ihrem Weg nach oben, um 5.30 Uhr, sehen Rudi und Berti durch die Gangfenster am ersten Stock den Bruder Xavi das Haus verlassen, mit einem großen Karton. Ihr Sohn Xavi hat von 1.30 Uhr, als er die Sauna verließ, bis 3.15 Uhr, als er zu seiner Frau zurückkam, vorerst noch kein Alibi. Ich weiß aber, dass er bei seiner Schwägerin Anke war. Er hat die alte englische Uhr aus dem Händelzimmer als Trophäe mitgenommen. Ich, Xavi, ich habe nichts dagegen, wenn er seine langweilige Isabel mit der noch langweiligeren Anke bedrückt. Aber meine Uhren bleiben im Haus. Dem erzähle ich was. Aber auch Dr. Buchinger, gnädige Frau, hatte für etwa 2,5 Stunden dieser Nacht zuerst kein Alibi. Seine Frau hat dann gestanden, dass ihr Mann zu ihnen gegangen sei, um sie abzulenken, dass sie selber inzwischen die Pietà stehlen konnte. Es tut mir leid, gnädige Frau, dass ich Ihnen dies so hart sagen muss, wie es ist. Wenn die Aussagen stimmen, sind sie das Opfer eines ganz gemeinen Komplotts geworden. Oh, dieses Schwein, dieses elende Schwein, dieses Miststück. Oh, Tassilo. Bitte, Mifo. Und mir hat er so leid getan, gewinselt hat er, wie in seine Dings da dieses Flittchen. Ich vergesse immer wieder diesen Namen. Else. Na bitte, sag ich doch, für Namen dieser Art ist in meinem Kopf einfach keinen Platz vorgesehen. Ja, wie die ihn misshandle, heult er mir vor. Da habe ich ihn eben eingelassen, aufgenommen sozusagen, damit er sich wieder einmal ausweinen konnte. Und das war also Tassilo. Maximilian, bitte. Bitte, was wir hier reden, bleibt unter uns. Das ist furchtbar. Das erfährt niemand. Wenn das jemand erfährt, das bricht mich um. Oder den richte ich um, der mir das... Aber so ein Schwein. Ich wusste es immer. Ich habe mich nicht umsonst von ihm scheiden lassen, von dem... Tassilo, wenn Sie mir jetzt heraushelfen, erhöhe ich das Honorar um 1.000 Mark. Aber alles muss blitzschnell und vollkommen geräuschlos gehen. Setzen Sie all Ihre Leute ein in München und in Triesenberg über Vaduz. Da sind die zwei nächstgelegenen Häuser dieses famosen Paars. In eins von beiden haben Sie die Pietà geschafft. Lassen Sie einbrechen, die Adressen kriegen Sie von mir, lassen Sie die Häuser durchsuchen, die Pietà herschaffen und dann wird sie in Bertis Wohnung geschmuggelt. Seine Wohnung wird durchsucht, die Figur wird gefunden bei ihm. Dann wollen wir sehen, ob dieses Flittchen noch die Chuzpe hat zu behaupten, sie hätte ihrem Alten zu mir und so weiter. Oh, so eine Niedertracht, Tassilo. Ich sage Ihnen, diese Person, so geldgierig sie ist, so habgierig er ist, die wollten nicht die Pietà. Die haben das nur gemacht, um mich zu demütigen. Sie hat das gemacht mit ihren Hängebusen, ihrem Spatzenhirn und ihren Elefantenfüßen. Klar, wahrscheinlich wusste Bruno gar nichts davon. Aus Eifersucht hat sie es gemacht. Natürlich, Tassilo, weil sie gemerkt hat, Bruno ist zu mir, zu der 25 Jahre Älteren, und hat sie allein liegen lassen dort. Da ist sie auf und raus und hat mir das genommen, was mir in diesem Haus das Liebste ist, die Pietà. Ganz klar, Tassilo. Ich begreife nur nicht, was sie mit dieser Tat anfangen will. Sie kann doch nicht auftreten und sich als Diebin rühmen, oder? Sie kennen die Welt nicht, Tassilo, die Frauen. Sie will ja gar nicht vor alle hintreten, nur vor mich. Erstens will sie mich demütigen, weil ihr Alter zu mir kam. Sie will, dass ich jetzt anrufe und sage, komm doch gleich mal rüber. Dass sie mich dann stundenlang demütigen kann mit der Schilderung dieser Nacht. Und dann kann sie noch sagen, gib mir 40, 50, 60.000 Mark und du hast die Figur wieder und keiner erfährt was. Die Figur ist einfach wieder da. Und wenn ich nicht zustimme, droht sie der ganzen Verwandtschaft mitzuteilen, wie sie und Bruno mich reingelegt haben. Dann muss sie aber die Figur zurückgeben, ohne dass sie was kriegt dafür. Meine totale Erniedrigung kriegt sie dafür vor der ganzen Verwandtschaft. Das ist ihr mehr als alles Geld. Also los, Tassilo, an die Arbeit. Ja, Mifo. Wie lange brauchen Sie, bis Sie diese beiden Häuser durchsucht haben? Ach, mit 4 Spezialisten kann das morgen früh um 4, 5 erledigt sein. Wenn Sie dafür sorgen, dass Berti und Clotilde zwischen 8 und 9 nicht in ihrer Wohnung sind, können Sie am Nachmittag eine allgemeine Haussuchung befehlen und die Pietà wird gefunden, wo Sie sie gefunden haben wollen. Falls Sie das Ihrem Sohn Berti wirklich aufladen wollen. Der kann auch mal was auf sich nehmen für seine Mutter. Tassilo! Gib doch ein Wort. Ja, wir sind im Dachboden. Was tut ihr da? Da. Was? Heizungswirkungsgrad messen. Wir tun den Heizungswirkungsgrad messen. Gut. Es ist ein Jammer, ist das. So was Schönes wie die Pietà wieder hergebe. Schau doch bloß, wie die den Kopf nach hinten biegt. Und der Mund, schau doch den Mund an. Ist das jetzt Schmerz oder Jubel? Komm jetzt, Deckel zu, streck rum. Ach, ein Jammer ist das. Ja. Lass mich noch fotografieren. Ja, das fehlt gerade noch. Schluss jetzt, Deckel zu. Salve, Regina. Amen. Löschen dein Lieblas, die löschen nur. Lass sie löschen nur. Löschen. Bravo, Bravo. Ach, Sie, Tassilo. Ich habe Sie gar nicht bemerkt. Ich habe mich selber nicht mehr bemerkt, so hingerissen war ich. Und? Seit wir uns sahen, habe ich kein Auge zugetan, aber dafür bringe ich auch gute Botschaft. Ja? Die Peta ist wieder im Haus Seefrieden. Was? Ihr Münchner Tipp war unglaublich richtig. Einer meiner Spezialisten hat das Werk in Clotildes Werkstatt untergebracht. Unter dem Vorwand, die Fernsehantenne zu überprüfen, kam er bis in den Dachboden und fand daneben Clotildes Werkstatt und meinte, sie sei geeigneter als die Wohnung. Prost, Tassilo. Eigentlich erschütternd, dass ein wildfremder Mann nur was von der Antenne sagen muss und dann kann er im Haus hin, wo er will. Dabei ist die Antennenanlage gerade erst erneuert worden. Vielleicht deswegen. Also das wird abgestellt. So. Wie machen wir es jetzt? Sollen wir alle zusammenrufen und dann entlarven Sie Berti? Oder überführen wir ihn sozusagen unter vier Augen? Unter vier Augen. Bitte. Keinesfalls vor Zeugen. Das wäre mir unerträglich. Ach, der hat Nerven wie ein Krokodil, sag ich Ihnen nicht. Stichle und Sporne seit 30 Jahren in ihm rum. Es macht ihm nichts. Mama, in meinem Atelier. Aber was ist denn? Die Peta? Also jetzt hör schon auf, das ist ja lästig, was die für ein Drama macht, anstatt dass sie froh ist. Mama, wir haben dein Herzstück. Was sagst du dazu? Jetzt kriege ich die 15.000, dass ich mein Auto auslösen kann, ja? Darf ich fragen, wofür? Weil ich dir die Peta hergeschafft habe. Du meinst, weil du sie weggeschafft hast? Wieso weggeschafft? Hergeschafft? Bis jetzt sehe ich nur, dass sich etwas, was gestohlen wurde, bei euch findet. So eine Gemeinheit. Ich gehe. Keine Sekunde bleibe ich länger in diesem Haus. Ich bin keine Diebin. Ich habe immer gearbeitet. Ich bin die Einzige in dieser Familie, die von morgens bis abends arbeitet. Aber ich gehe zur Polizei. Das kann man nicht machen mit mir. Ich bin viel weniger ein Dieb als jeder andere von diesen Nichtstun hier. Ich gehe zur Polizei. Das wäre nicht gut, glaube ich. Holen Sie los, Mensch! Immer ich. Keine Sekunde, hab was an mir. Wenn das primitive Ding tatsächlich rausbringen will, wie die Figur in ihre Werkstatt gekommen ist, kann sie uns alles kaputt machen. Sie kann das Konzept stören, das stimmt. Ah, trinken Sie einen William Smith, Tassilo. Ob, gnädige Frau. Ich kann das, gnädige Frau, nicht mehr hören aus Ihrem Mund. Sie haben mir mein Liebstes wiedergebracht. Gefällt Ihnen mein schlichter Vorname nicht? Ich schaue an ihm hinauf mit Bewunderung wie an Ihnen selbst, Maximiliane. Prost, Tassilo. Prost, Maximiliane. Schauen Sie, wie die Sonne wieder ihren Glutteppich aufs Wasser legt. Offenbar gelingt es Berti nicht, Clotilde zurückzuholen. Soll ich? Ach, bleiben Sie doch, solche Augenblicke sind so selten. Ich dachte nur wegen der Polizei, es wäre peinlich. Ja, mir ist nichts mehr peinlich. Ich bin noch keine Spießerin. Prost, Tassilo. Prost, Maximilian. Übrigens, Tassilo, warum haben Sie mir in Ihrem Nachtdiagramm die Türkenaffäre verschwiegen? Achmeds Besuch bei Setze wurde genau recherchiert und sofort als harmlos fallen gelassen. Aber mitgeteilt hätte es mir werden müssen. Von Buchinger musste ich das erfahren. Haus Seefrieden ist kein Bordell, verstehen Sie? Meine Dienstboten haben alle unterschrieben, dass sie unter meinem Dach jeden zwischengeschlechtlichen Kontakt unterlassen. Das hat meine Mutter von der Fürstin Sophie übernommen. Auf Schloss Wolfeck gab es so etwas nicht. Und ich kann nur sagen, das ist eine segensreiche Strenge. Die Bagage könnte ja praktisch jede Nacht zusammenliegen. Disziplin und Selbstbeherrschung ist nicht das, was die unteren Schichten auszeichnet. Und am Tage schwappen sie dann herum wie Magermilch. Tassilo, ich habe ihr versprochen, dass sie ihr die Ehre wieder fleckenlos machen werden, weil sie doch sicher gleich herausbringen, wer die Pietà von der Bibliothek in Clotildes Werkstatt transportiert hat. Ich sag Ihnen gleich, was für mich der Fall klar ist. Habt ihr gestattet, rasch mal von meinem müßiggängerischen Scharfsinn Gebrauch zu machen, Mama? Vor ein paar Tagen kamen diese zwei Individuen aus dem Fabrikle, die du, Mama, bestellt hast bei Xavi für Reparaturen am Dach und für die neue Antenne. Na schau! Und die zwei sind bei ihren Arbeiten quer durchs Haus. Und dass die Bier da was kostet, sieht doch der Laie. Also nehmen sie es erst einmal mit hinauf. Nicht gerade in den Dachboden, aber in die Tür daneben. Dass die Tür immer offen ist, das haben sie festgestellt. Und wie sie die Figur dann nach Beendigung der Arbeiten aus dem Haus bringen wollen, da werden sie gestört. Von einem, na sag schon, Claude, was das für einer war, einer, der den Reizungsgrad messen wollte. Den Heizungswirkungsgrad. Ja? Genau. Dieser brave Mann hat auch im Dach und auf dem Dach in der Gegend der Kamine zu tun. Und er hat länger zu tun als Sie. Da geben Sie es für diesmal auf. Die Figur ist ja gut versteckt in dieser Dachbodenwerkstätte. Vielleicht ist die Gelegenheit das nächste Mal günstiger. Klar? Gratuliere, Bertie. Danke, Bertie. Ja, Claudie. Also das könnte schon stimmen, Bertie. Xavi schickt einem ja immer genau die ins Haus, die er im Fabrikli am wenigsten brauchen kann. Aber dass es so war, Bertie, kannst du auch nicht beweisen. Deshalb verlange ich von dir, dass du diesen Verdacht keinem Menschen gegenüber laut werden lässt. Anke und Isabel wären naiv genug, einen solchen Verdacht ins Fabrikle zu tragen. Und was wir dann für Schwierigkeiten kriegen angesichts der Verhetztheit der Arbeiter, das ist auf der Hand. Also kein Wort, Bertie. Verstanden? Du rufst Xavi an. Er soll heute Abend unbedingt herunterfahren. Eine Familienversammlung sei unumgänglich. Clotilde, du bereitest alles vor, um 9:30 in der Halle. Du sagst den Herrschaften, Tassilo S. Grübel und ich hätten das Verschwinden der Pietà aufgeklärt und würden das gerne bekannt geben. Tassilo, an die Arbeit. Bitte, bitte, liebe Verwandte, Mama möchte jetzt was sagen. Bitte. Meine Lieben, was ich jetzt sage, möchte ich nicht nachher noch einmal sagen, zum Beispiel in einer sogenannten Diskussion. Was ich jetzt sage, ist gründlich überlegt. Und diskutiert wurde auch schon darüber andernorts. Ich meine damit, ich bin nicht umzustimmen. Also, die Nacht nach meinem Geburtstag, die Nacht vom 17. auf den 18. November, war ein wenig turbulent für uns alle. Ich will das nicht im Einzelnen schildern. Die Moral meiner Schwiegertöchter und anderer Damen, die zu unserer Familie zu gehören glauben, ist so, dass solche Schilderungen peinlich werden könnten. Auch ist das Sache meiner Söhne mehr als meine. Nur so viel. Es sind Gegenstände von hohem Wert weggenommen worden. Zum Beispiel die 250 Jahre alte englische Uhr aus dem Händelzimmer, in dem Anke und Rudi untergebracht sind. Zum Beispiel die Pietà des Heinrich Iselin. Die Pietà ist wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Wir nehmen an, das Ganze war ein Missverständnis. Aber es zeigt sich, dass Familienmitglieder, die zu Besuch hier sind, allzu sorglos über das Inventar des Hauses Seefrieden verfügen. Erstens, es wird keine Familienversammlung mehr im Hause Seefrieden geben. Wenn ihr einzeln kommt, habe ich einen besseren Überblick. Zweitens, Herr Dr. Buchinger und seine Frau sind ab sofort unerwünschte Personen im Haus Seefrieden. Das heißt, ich spreche für beide Personen in aller Form ein Hausverbot aus, das ab 10 Uhr heute Abend in Kraft tritt. Drittens möchte ich der Familienversammlung zu bedenken geben, ob nicht Mitglieder unserer Familien-AG, die weniger als 10% Anteile haben, in Zukunft von der Teilnahme an allen das Fabrikle betreffenden Sitzungen ausgeschlossen sein sollten. Dabei so geringem Kapitalanteil eine Loyalität gar nicht verlangt werden kann. Wieso? Und die Gefahr besteht, dass wir jemanden unter uns haben, der mit der Konkurrenz sympathisiert. Ich danke euch. Bevor wir zum gemütlichen Teil übergehen, möchte ich mich noch in aller Form bei Tassilo S. Grübel bedanken, der mir sehr geholfen hat. Und der, wie ich weiß, sich jetzt leider verabschieden muss. Kommen Sie, lieber Tassilo, ich werde Sie hinausbringen. Guten Abend, allerseits. Das ist mein Zimmer, Tassilo. Entschuldigen Sie, aber ich will Ihnen doch gleich auch den Scheck mitgeben. Bitte, nehmen Sie Platz. Wunderbar. Schön, diese Hinterglasmalereien, nicht wahr? Ich liebe ja diese bäuerliche Kunst über alles. Wissen Sie was? Schauen Sie sich ruhig um, machen Sie sich's bequem. Zu trinken ist auch da. Bedienen Sie sich selbst. Ich schlage mich noch ein bisschen mit der Familie herum. Dann komme ich, dann plaudern wir noch ein bisschen über Kunstgeschichte. Das lieben Sie doch so. Ich schließe von außen ab, damit Sie nicht gestört werden. Bis bald. Kruzifix. Ach, ihr seid noch wach. Halt. Es war aber ein langer Showdown, was? Da. Na, schaut wenigstens wie viel. Kotzen. 400 kommen noch. Mensch, 11.400 Mark, das ist doch eine Summe, Mensch. Findest du? Na, finde ich. Finde ich auch. 5.500 für Hugo, 5.500 für mich. Die 400 kriegt der Türke Ahmed Ecevit, der durch unsere Ermittlungen seinen Job eingebüßt hat. Ach was, 1.500 für mich sind nur wirklich das. Quatsch, nicht 1.500. Ich habe mit 21.000 oder 31.000 gerechnet. Du bist kein Realist, Tassilo S. Grübel. Ah, wir hätten das viel länger hinziehen müssen. Aber komm, das ist... Nerven, Hugo. 11.000 sind 11.000. Dafür habe ich meine Biddy tagelang überhaupt nicht gesehen. Die Nächte lang sogar. Es ist schon wieder 4 Uhr morgens. Das ist grauenhaft. Ich habe das Gefühl, ich bin betrogen worden. Alter Meckerer. Gute Nacht. Gute Nacht, Hugo. Nacht, Hugo. Hauptsache, du bist wieder bei mir, Tassilo. Du ahnst ja nicht, wie recht du hast, Biddy. Na komm jetzt. Nur noch eine Sekunde, Biddy. Dann habe ich es endgültig hinter mir. Sehr verehrte Frau Metzger-Fürst, unsere Ermittlungen haben zweifelsfrei ergeben, dass Ihr Mann die Zeit von 1.30 Uhr bis 3.10 Uhr im Händelzimmer verbracht hat. Dort war außer ihm nur Ihre Schwägerin Anke anwesend. Darf ich bitten, mir für meine Bemühungen DM-400 auf eines der oben stehenden Contents zu überweisen? In der Hoffnung... Ihnen gedient haben zu können, grüßt Sie Ihr Tassilo S. Grübel. Alte Pelze, komm jetzt. In die Sofa-Ecke? Nur mich zu holen. So viel. Aus Seefrieden? Ja, Herr Grübel, könnte ich mal Ihren Mann haben, bitte? Moment. Ja, Tassilo, was ist passiert? Ich möchte nur Ihre Kontonummer, Berti. Ich muss Ihnen 100 Mark überweisen. Sie haben die Wette gewonnen. Mama ist unschlagbar. Und das freut mich aber. Also das Bankhaus kennen Sie eh. Numero 17, 19, 2, 3, 6. Haben Sie? Ich habe. Auf Wiedersehen. Servus, Tassilo. Habe die Ehre. Tassilo! Ja. Kommst du vor? Ja.